Erster König Salomo liebte viele Frauen aus anderen Ländern. Er liebte auch die Tochter vom Pharao. Zweiter Gott sagte, heiratet diese Frauen nicht. Sie zeigen euch falsche Götter. Aber Salomo liebte sie sehr. Dritter, er hatte 700 Ehefrauen und 300 Nebenfrauen. Seine Frauen änderten sein Herz. Vierter, Salomo wurde alt. Seine Frauen brachten ihn zu fremden Göttern. Er liebte Gott nicht mehr ganz. Fünfter, Salomo diente der Göttin Astoret. Er diente auch dem Gott Milkom. Sechster, Salomo tat schlechte Dinge vor Gott. Er folgte Gott nicht so wie David. Siebter, Salomo baute Orte für fremde Götter. Er baute sie auf einem Berg bei Jerusalem. Achter, er tat das für alle seine fremden Frauen. Sie gaben ihren Göttern dort Geschenke. Neunter, Gott wurde sehr böse auf Salomo. Salomo wollte nicht mehr bei Gott bleiben. Gott war ihm zweimal erschienen. Zehnter, Gott gab ihm einen Befehl. Er sollte keinen fremden Göttern folgen. Aber Salomo hörte nicht auf Gott. Elfter, Gott sagte zu Salomo, du hast meine Regeln gebrochen. Ich nehme dir das Reich weg. Ich gebe es deinem Diener. Zwölfter, aber du lebst noch. Deshalb mache ich es erst später. Dein Sohn wird das Reich verlieren. Dreizehnter, ich nehme ihm nicht alles weg. Ein Teil bleibt bei deinem Sohn. Das mache ich wegen David und Jerusalem. Vierzehnter, Gott schickte Salomo einen Feind. Er hieß Hadad und kam aus Edom. Fünfzehnter, früher war David in Edom. Sein General Job tötete dort alle Männer. Sechzehnter, Job blieb 6 Monate in Edom. Er wollte alle Männer dort töten. Siebzehnter, Hadad floh mit Dienern seines Vaters nach Ägypten. Hadad war damals noch ein kleiner Junge. Achtzehnter, sie gingen von Midian nach Paran. Dann gingen sie nach Ägypten zum Pharao. Der Pharao gab Hadad ein Haus und Essen. Neunzehnter, der Pharao mochte Hadad sehr. Hadad durfte die Schwester der Königin heiraten. Zwanzigster, sie bekamen einen Sohn namens Genobad. Er wuchs im Palast vom Pharao auf. 21. Hadad hörte in Ägypten, David ist tot. Auch der General Joab ist tot. Hadad wollte nach Hause gehen. 22. Der Pharao fragte, warum willst du gehen? Fehlt dir hier etwas? Hadad sagte, nein, aber lass mich gehen. 23. Gott schickte noch einen Feind namens Rezon. Er war von seinem Herrn weggegangen. 24. Rezon sammelte Männer um sich. Er wurde ihr Chef. Er wurde König in der Stadt Damaskus. 25. Rezon war ein Feind von Israel. Er hasste Israel sehr. Er war König über Aram. 26. Auch Jerobeam kämpfte gegen den König Salomo. Er war ein Diener von Salomo. Seine Mutter war eine Witwe. 27. Salomo baute Mauern in der Stadt Jerusalem. Jerobeam arbeitete dort für den König. 28. Jerobeam war ein sehr guter Arbeiter. Salomo gab ihm eine wichtige Aufgabe. Er war der Chef über viele Arbeiter. 29. Eines Tages ging Jerobeam aus Jerusalem weg. Er traf den Propheten Ahia auf dem Feld. Ahia hatte einen neuen Mantel an. 30. Ahia nahm seinen neuen Mantel. Er zerriss den Mantel in 12 Stücke. 31. Ahia sagte zu Jerobeam, nimm 10 Stücke. Gott gibt dir 10 Teile vom Reich. 32. Aber ein Teil bleibt bei Salomos Sohn. Das ist wegen David und Jerusalem. 33. Salomo hat Gott verlassen. Er betet zu fremden Göttern. Er lebt nicht mehr nach Gottes Regeln. 34. Salomo bleibt König, solange er lebt. Das mache ich wegen meinem Diener David. 35. Aber seinem Sohn nehme ich das Reich weg. Ich gebe dir 10 Stämme. 36. Sein Sohn behält einen Stamm. So brennt immer ein Licht für David in Jerusalem. 37. Du wirst König über Israel sein. Du bekommst alles, was du willst. 38. Du musst aber auf Gott hören. Du musst gute Dinge tun wie David. Dann helfe ich dir immer. 39. Ich strafe die Familie von David. Aber ich tue das nicht für immer. 40. Salomo wollte Jerobeam töten. Aber Jerobeam floh nach Ägypten zum König Sisak. Er blieb dort, bis Salomo starb. 41. Alles andere über Salomo steht in einem Buch. Dort steht auch viel über seine Klugheit. 42. Salomo war 40 Jahre lang König in Jerusalem. Er war König über ganz Israel. 43. Salomo starb und wurde in Jerusalem begraben. Sein Sohn Rehabeam wurde der neue König.